Diese abstrakten Erkenntnisse der Forscher werden bestätigt durch die Erfahrungen vor Ort. Astrid Sabine Busse, Leiterin einer Ganztagsgrundschule in Neukölln mit 654 Schülern, davon 80% migrantisch und 80% aus sozial schwachen Familien, beklagt den enormen Zuzug von Arabern. Zitat: Sie bleiben einfach untereinander. Man muss sich ja hier auch gar nicht mehr integrieren. Man nimmt das Viertel in Besitz und man lässt sich pampern. Ich sehe doch an den Bescheiden für die Lebensmittelzuschüsse, wie viel Geld in Wahrheit in diesen Familien ist. Alles Sozialhilfe. Wenn da viele Kinder sind, ergibt das 3.000, 3.500 Euro. Die wollten eine Sendung über Kinderarmut bei Migranten machen. Ist ganz unpassend bei uns, habe ich gesagt. Denn arme berufstätige Menschen hätte ich zu bieten. Meine Küchenfrauen, die kriegen 7 Euro brutto. Und diese anderen Menschen, die arbeiten nicht und kriegen mehr. Wissen Sie, wie viel Sozialhilfe jeden Monat allein an die Eltern meiner Schule ausgegeben wird? 400.000 Euro. Zitat Ende. Das System ist pervers. Keine der arabischen Familien, deren Kinder die Neuköllner Grundschule besuchen, bekäme in den USA auch nur einen müden Cent. Deshalb sind sie auch nicht dort, sondern in Deutschland. Die indischen Informatiker gehen dagegen lieber in die USA. Aufgrund der üppigen Zahlungen des deutschen Sozialstaats ziehen wir eine negative Auslese von Zuwanderern an. Das Transfersystem setzt auf deren Fruchtbarkeit hohe Prämien aus und zieht so die migrantische Unterschicht von morgen heran. Die gute Versorgung bewirkt überdies, dass jeder Integrationsdruck fehlt. Aus den männlichen arabischen Kindern dieser Grundschule werden die jugendlichen Gewalttäter von morgen, während die jungen Mädchen früh heiraten, viele Kinder bekommen und durch mehr Transferleistungen das Familieneinkommen sichern. Durch die Rundumversorgung, die der deutsche Sozialstaat garantiert, werden die muslimischen Migranten angelockt und zugleich alle Integrationsbemühungen unterlaufen. Die Zeitredakteurin Stefanie Flamm hat einen Bericht über jene Migranten verfasst, die regelmäßig im Berliner Tiergarten grillen. Er schließt mit den Worten, Zitat: Es sind beunruhigende Fragen, die der dort regelmäßig liegenbleibende und nicht weggeräumte Müll nebenbei stellt. Wie kann es sein, dass Mehmet und Aysu Henki nach mehr als 20 Jahren in Deutschland außer den Büschen im Tiergarten keinen Ort kennen, der ihnen gefällt? Dass niemand in Rayans Familie einer regulären Arbeit nachgeht, dass Rayan mit einem Mann verheiratet ist, der ihr sagen soll, wo es lang geht, obwohl er nicht einmal einen Stadtplan lesen kann. Haben wir da ein Problem, das man allein mit Grill-Sheriffs nicht in den Griff bekommt? Zitat Ende. Mit den Attitüden, die muslimische Migranten im deutschen Sozialstaat sanktionslos entwickeln können, würden sie in ihren Heimatländern untergehen. Als sie zu uns kamen, waren sie größtenteils ungebildet und unwissend, aber möglicherweise leistungsbereit. Indem der deutsche Sozialstaat ihnen mehr Unterstützung zukommen lässt, als sie durch Arbeit jemals verdienen könnten, werden sie systematisch, wenn auch ohne Absicht, korrumpiert. Heinz Buschkowski berichtet von einer türkischen Friseurmeisterin, die mit ihrem Geschäft von Neukölln an den Kurfürstendamm zog. Unter den Empfängern von Grundsicherung in Neukölln fand sie fast niemanden mehr, der ausreichend qualifiziert war und gleichzeitig bereit, für den Tariflohn zu arbeiten. Uta Pasche berichtet über türkische Mädchen, die an einer überbetrieblichen Ausbildung bei der Arbeiterwohlfahrt in Hamm teilnahmen. Sie zitiert die Lehrerin: Die Mädchen wollen nur die paar Jahre bis zur Hochzeit überbrücken und machen sich keine Gedanken über die Berufswahl. Am liebsten arbeiten sie ungelernt in einer Bügelstube. Bei einem Besuch in der Türkei müssen die Mädchen allerdings erfahren, dass die Gleichaltrigen dort von ihrer AWO-Ausbildung wenig halten. Einem Jungen der 9. Klasse fällt auf, dass die Schüler in der Türkei ehrgeiziger sind und mehr lernen wollen. Nach Deutschland kehrt er mit der Erkenntnis zurück: In der Türkei kann man nicht leben, wenn man nicht arbeitet. Hier hat man trotzdem was zu essen. Man muss also gar kein Sozialwissenschaftler sein, um zu erkennen, was falsch läuft mit den muslimischen Migranten in Deutschland. Die wenigen, die den Ausstieg und Aufstieg schaffen, leiden unter dem niedrigen Prestige ihrer Landsleute. Viele von ihnen werden gehen, wenn sich Chancen in den Herkunftsländern bieten. Bleiben und weiter überdurchschnittlich viele Kinder in die Welt setzen werden jene, die eine negative Auslese bilden. Christa Ludwig, pensionierte Lehrerin aus Bonn, mutmaßt, Zitat, offenbar haben die Schulbehörden, die Kultusminister und darüber hinaus große Teile der Politik Angst, die Einhaltung bestehender Gesetze und Verordnungen von den bildungsfernen Schichten einzufordern, weil sie damit einen Aufruhr in der Medienöffentlichkeit erzeugen könnten. Sie vernachlässigen dabei die Grundsätze der Selbstverantwortung und der Hilfe zur Selbsthilfe, die einer Demokratie schließlich zugrunde liegen. Zitat Ende. Es bedarf einer Kultur der Anstrengung, aber wir fördern und belohnen eine Kultur der Hängematte. Nihat Sorgec ist Geschäftsführer des Berliner Bildungswerks in Kreuzberg, BWK, das Berufsvorbereitung und Berufsausbildung für Jugendliche großenteils mit Migrationshintergrund anbietet, die nach Abschluss der Schule nicht ausbildungsfähig sind bzw. keine Lehrstelle finden. Sorgec kam 1972 mit 15 Jahren aus der Türkei nach Deutschland und brachte sich Deutsch bei, indem er in die Stadtbücherei ging und las. Jetzt versucht er, junge Migranten davon zu überzeugen, dass es vor allem an ihnen selbst liegt, ob sie Erfolg im Leben haben oder nicht. Diese Jammermentalität einiger türkischer Organisationen ist nicht gut, sagt er. Der Verweis darauf, man habe sowieso keine Chance, liefere vielen einen Vorwand, sich nicht anzustrengen.